Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Also ich bin ja ein ums andere Mal immer wieder unglaublich beeindruckt davon, was meine Kollegen von der beobachtenden Zunft inzwischen alles schon am Himmel sehen können. Das ist eine Erweiterung unseres Erkenntnishorizontes, das kann man sich kaum vorstellen. Ich meine, früher, also in der Zeit, als wir nur Fernrohre zur Verfügung hatten, als wir also praktisch nur den sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums benutzen konnten, um zu erfahren, was sich am Himmel abspielt, das war ja schon ganz toll und ist auch nach wie vor heute, sagen wir mal, im Zentrum astronomischer Forschung. Und trotzdem ist es immer wieder erstaunlich, was wir von den Rändern, in Anführungsstrichen, des elektromagnetischen Spektrums alles zu erfahren. Namentlich eben von der hochfrequenteren Strahlung, also der Strahlung, die viel härter ist als die optische Strahlung, also wie zum Beispiel UV und heutzutage vor allen Dingen die Röntgenstrahlung. Und was es uns erzählt, diese Röntgenstrahlung, das ist eine irre Geschichte. Worum geht es uns heute in der Astrophysik? Natürlich, was heißt natürlich, ich sage immer so gern natürlich, das wissen Sie ja, weil ich so tief da drin stecke. Es geht uns natürlich darum, wir möchten gerne wissen, wie ist das alles gekommen. Wir machen also nicht nur eine Bestandsaufnahme von dem, was da ist, sondern wir möchten wissen, wie sind die Dinge eigentlich so im Himmel gekommen, wie wir sie heute sehen können, nämlich im gesamten elektromagnetischen Spektrum. Und eine dieser Geschichten ist in letzter Zeit erst richtig hochgekommen, nämlich die Bewegung von ganzen Galaxienhaufen. Also man sieht ja schon mal Galaxien, dass die sich bewegen. Man weiß natürlich innerhalb der Milchstraße, dass die Sterne sich bewegen. Aber dass ganze Galaxienhaufen sich bewegen, das ist eine ganz neue Erkenntnis. Und erst unlängst hat sich zum Beispiel folgende Frage gestellt. Bewegt sich Fornax? Und das ist das Thema der heutigen Sendung. Fornax ist ein Galaxienhaufen. Und ob der sich bewegt oder nicht, ist die Antwort auf diese Frage ist eine ganz wichtige Sache, wenn es nämlich darum geht, herauszufinden, ob es Strukturen im Universum gibt aus dunkler Materie, die viel, viel, viel, viel größer sind als Galaxienhaufen. Nun, also ein typischer Galaxienhaufen ist Fornax. Und wir zeigen Ihnen jetzt mal gleich das Bild von Fornax, und zwar im Röntgenbereich. Diese blaue Struktur, die Sie da sehen, das ist das 10 Millionen Grad heiße Gas, was diesen gesamten Galaxienhaufen umgibt. Und das Licht, was Sie da sehen, diese hellen Punkte da drin, das sind die Galaxien. Fornax ist der zweitnächste Galaxienhaufen. Und Fornax ist 65 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Ich habe mir gedacht, das gönnen wir uns in dieser Sendung. Wann ist also das Licht losgeschickt? Wann ist es losgegangen? Vor 65 Millionen Jahren. Was war vor 65 Millionen Jahren hier auf der Erde? Der Einschlag eines sehr, sehr großen Asteroiden, der mit dazu beigetragen hat, dass die Dinosaurier ausgestorben sind. Und wenn Sie sich überlegen, dass wir ja als Nachfahren einer kleinen Beutelratte, hätte ich fast gesagt, eines kleinen Säugetiers, daraus hervorgegangen sind, dann hat also der Einschlag dieses Körpers damals mit dazu geführt, dass die Säugetiere in den letzten 65 Millionen Jahren ihren Siegeszug antreten konnten und wir sind dabei rausgekommen. Also das nur mal zur Verbindung. Das Licht, was Sie da gesehen haben, ist wirklich alt. 65 Millionen Jahre alt. Das Licht, was Sie da gesehen haben, ist aber eigentlich gar kein Licht. Also was Sie unter Licht verstehen, ist ja das, was wir sehen können mit unseren Augen. Das, was Sie da gesehen haben, ist Röntgenstrahlung. Die Röntgenstrahlung von sehr heißem Gas, nämlich 10 Millionen Grad heißem Gas. Und diese Röntgenstrahlung, die entsteht dadurch, dass Elektronen aufgrund ihrer hohen Temperatur von den Protonen ja immer wieder abgelenkt werden. Elektronen sind ja negativ geladen, Protonen sind positiv geladen. Die Ablenkung, die führt dazu, dass die Teilchen strahlen, denn geladene Teilchen, wenn sie von ihrer geradlinigen Bahn abgelenkt werden, strahlen ja. Und in dem Fall ist es Bremsstrahlung. Das heißt, die Elektronen werden abgebremst sozusagen, nämlich in ihrer normalen geradlinigen Bewegung durch die Felder der positiv geladenen Atomkerne abgelenkt. Dadurch strahlen die Elektronen und wie stark sie abgelenkt werden, das hängt natürlich davon ab, was für eine Bewegungsenergie sie haben. Also aufgrund der hohen Temperatur, die Sie haben, geben Sie eine ganz bestimmte Art und Weise Strahlung ab, nämlich in diesem Fall thermische Bremsstrahlung. Und so beobachtet man heißes Gas, das so dünn ist, dass man das also mit Teleskopen im normalen Bereich des sichtbaren Lichtes gar nicht beobachten kann. Das war sozusagen für die optischen Astronomen ist das eine Form von dunkler Materie, die man nämlich nur im Röntgenbereich sieht. Aber Vorsicht, das ist nicht die dunkle Materie, von der immer gesprochen wird. Das muss was ganz anderes sein, wie Sie als erfahrener Alpha Centauri ja natürlich schon längst wissen. Was haben Sie da noch gesehen? Sie haben vor allen Dingen gesehen, dass offenbar um diesen Galaxienhaufen herum nicht irgendwie so eine kugelförmige oder sagen wir mal, ja, kugelförmige Verteilung von Gas ist, sondern dass nach hinten, ja, eine gewisse, ja, schweifartige Struktur zu sehen war. Und das ist genau unsere Frage, um die es heute geht. Deutet diese schweifartige Struktur von dem heißen Gas im Fornax-Haufen möglicherweise darauf hin, dass der Fornax-Haufen insgesamt sich relativ zum intergalaktischen Medium bewegt und ähnlich einem Kometen? Wenn der ins Sonnensystem eindringt, der bewegt er sich ja relativ zum Sonnenwind und relativ zum interplanetaren Medium, also dem Medium zwischen den Planeten, so wie der Komet einen Schweif hat, der nichts anderes andeutet oder zeigt, dass der Komet dynamisch mit seiner Umgebung wechselwirkt. Das passiert Ihnen übrigens auch, wenn Sie mit dem Fahrrad fahren und haben einen großen Zylinder auf, zum Beispiel. Oder wenn Sie lange Haare haben, dann merken Sie das auch, wenn Sie schnell genug fahren, dann entsteht ein Staudruck durch die Bewegung, die Sie haben. Und dieser Staudruck ist ein dynamischer Druck, der hängt davon ab, wie schnell Sie sich bewegen. Das heißt, der Schweif eines Kometen wird umso größer sein, je schneller sich bewegt, umso länger sein, je schneller sich bewegt, je größer die Relativgeschwindigkeit ist. Und so könnte man aus dem Schweif des Fornax-Haufens darauf schließen, dass offenbar entweder der Haufen sich bewegt, erstens, dann können wir gleich gucken, wie schnell das sein muss. Zweitens, es könnte aber auch sein, dass das intergalaktische Medium praktisch den Haufen anbläst, warum auch immer, wo immer das herkommen soll, oder es ist eine Struktur, die einfach nur durch Zufall entstanden ist. Nämlich dadurch, dass zum Beispiel ein anderer Haufen da reingefallen ist und das System sich noch nicht beruhigt hat. Was meint er jetzt mit beruhigt? Naja, also man spricht in der Physik von virialisiert, Gleichgewicht. Ein Galaxienhaufen ist dann im Gleichgewicht, wenn sozusagen die Gasverteilung rund ist, wenn also Schallwellen, man kann das ausrechnen, wie lange braucht eine Schallwelle? Eine Schallwelle ist ja nichts als eine Druckschwankung, also eine Temperatur- und Dichteschwankung. Wie lange braucht eine Schallwelle von dem einen Ende bis zum anderen? Und dann sind die ganzen Dichteunterschiede und Temperaturunterschiede ausgeglichen. Wenn das passiert ist, dann ist der Haufen virialisiert. Und dieses Gleichgewicht, dieses Virialgleichgewicht würde natürlich gestört werden, wenn da jetzt zum Beispiel eine kleine Galaxiengruppe in den Haufen reinfällt. Das passiert auch bei Fornax, allerdings nicht an der Stelle, wo der Schweif ist, sondern genau auf der anderen Seite. Man konnte ja sehen auf dem Bild, dass also auf der Vorderseite offenbar, das ist ja wie der Kopf des Kometen und der Schweif, der war ja wo ganz anders. Während also auf der Vorderseite, da wo der Kopf dieses Fornax-Haufens ist, da fällt eine Galaxiengruppe auf den Haufen drauf zu. Das kann man auch messen. Und das kann man alles tatsächlich in der Röntgenstrahlung von solchen Haufen, in dem Fall vom Fornax-Haufen, beobachten. Was sehen wir? Nun, es sieht danach aus, als wenn sich da etwas mit 500 Kilometer pro Sekunde bewegt. So, was bewegt sich da? Massen. Wann bewegen sich Massen? Massen bewegen sich nur dann, wenn andere Massen auf diese Massen Einfluss haben. Das heißt, eine Geschwindigkeit eines Galaxienhaufens, zum Beispiel einer kleinen Galaxiengruppe in den Galaxienhaufen hinein, kann man gut verstehen. Ist okay, ja. Denn der Galaxienhaufen ist ja viel schwerer als diese Galaxiengruppe. Deswegen wird diese Galaxiengruppe irgendwann in diesem Haufen landen. Das wird noch ein paar Milliarden Jahre dauern. Also muss man sich sowieso keine Gedanken machen. Das ist ja alles so weit weg. Aber es zeigt uns etwas da, dass die Dynamik genauso ist, wie man es kennt. Nämlich aus der Umgebung. Mond, Erde, Erde, Mond, Sonne und so weiter. Es ist immer die gleiche Geschichte, nämlich Gravitation. Ja, also diese Galaxiengruppe fällt in Richtung einer, beim Fornax in Richtung einer dominierenden elliptischen Galaxie, so wie das normalerweise der Fall ist in Galaxienhaufen. Auch da kann man die Dynamik der unterschiedlichen, ja, Wechselwirkungen sauber sehen. Im Zentrum von Galaxienhaufen sitzt im Allgemeinen eine große elliptische Galaxie, die ist sehr schwer. Und die hat über die Jahrmillionen oder Jahrmilliarden hat die praktisch immer mal wieder kleinere und Galaxien aufgefressen. Es gab nämlich eine Wechselwirkung, während außen in dem äußeren Bereich sind im Allgemeinen Spiralgalaxien, aber sagen wir mal ganz allgemein Scheibengalaxien. Also in diesem Fall, den wir bei Fornax sehen, fällt eine Galaxiengruppe hin zu der dominierenden elliptischen Galaxie in dem Fornax-Haufen. So, jetzt haben wir also zwei Möglichkeiten schon mal so besprochen. Die eine Geschichte ist, die Galaxiengruppe fällt da rein. Da müssen wir aber verstehen, warum der Kopf dieses Galaxienhaufens, unseres Fornax-Haufens, eigentlich so kalt ist. Das ist ja wie so eine Wand gewesen, ne? Ein klarer Strich. Davor war keine Röntgenstrahlung zu sehen. Das kann also nicht für die Schweifstruktur verantwortlich sein. Hinten, da wo der Schweif ist, da fällt nichts rein. Also scheint der Galaxienhaufen Fornax auch nicht durch irgendeine Art von Aktivität da hinten gestört zu werden. Was bleibt also übrig? Nun, momentan ist man sich da noch nicht ganz sicher, aber wir sind ja hier unter uns bei Alpha Centauri, können wir ja mal die ganz an der vordersten Front der Wissenschaft mal argumentieren. Momentan ist die Standardfolklore, wie ich immer gern sage, folgende. Der Fornax-Haufen bewegt sich zusammen mit der Galaxiengruppe, die irgendwann mal in den Fornax-Haufen reinfallen wird, auf eine große Struktur. Wie groß? Ja, also nur, dass Sie mal eine Ahnung haben, dieses Röntgengas da ist mehrere Millionen Lichtjahre insgesamt. Ne? So 1-2 Millionen Lichtjahre in der Ausdehnung. Die Galaxiengruppe, die da fällt, ist auch 1 Million Lichtjahre davon entfernt. Das ist also alles so die Entfernungen. Die Ausdehnungen sind immer so im Bereich von Millionen Lichtjahren. Und diese beiden zusammen fallen in Richtung einer großen Massenstruktur. Einer Massenstruktur, die, wenn man so die Geografie dieses Teils des Universums sich anguckt, dann muss das so ein langer Schlauch sein, in dem sehr, sehr viel Materie drinsteckt, die man aber nicht sieht. Und zwar die man überhaupt nicht sieht. Weder im Röntgenbereich noch im Infraroten oder im Optischen überhaupt nicht sichtbar ist. Sondern die sich praktisch nur durch den Einfluss auf die Bewegung eines gesamten Galaxienhaufens bemerkbar macht. Und das ist für uns ein wichtiges Indiz, Stichwort dunkle Materieverteilung. Also, das ist ja offenbar so, dass die dunkle Materie und die leuchtende Materie irgendwie miteinander ja in Verbindung stehen. So scheint es. Ja, wir beobachten dunkle Materie dadurch, dass die Lichtwege zum Beispiel verbiegt, Gravitationslinsen. Wir beobachten dunkle Materie bei einzelnen Galaxien dadurch, dass die Rotationsgeschwindigkeiten der Galaxien so hoch bleiben, dass also da auch draußen Materie sein muss. Bei Galaxienhaufen allerdings ist es nochmal was anderes. Dass ein Galaxienhaufen, der ja immerhin aus einigen, in dem Fall einigen 10 Galaxien besteht, einigen ja, fast 100 Galaxien zum Beispiel sogar, ja, das heißt, wir haben es mit etwas zu tun, was 10 hoch 14, 10 hoch 15 Sonnenmassen sind. Das ist ja ganz ordentlich, ja. Dass das angezogen werden kann, dass das sich also in Bewegung setzt, bedeutet, dass die Masse, die da wirkt, sehr, sehr groß sein muss und sehr großräumig verteilt sein muss. Da geht es also nicht um die dunkle Materie von einzelnen Galaxien oder von einer kleinen Gruppe, sondern da geht es um eine riesengroße Materieansammlung, die aber nach allem, was wir wissen, der Beginn der Strukturentstehung im Universum gewesen ist. Wenn man sich zurückerinnert, die anfängliche Materieverteilung im Universum muss ja ungeheuerlich homogen gewesen sein. Und nur kleinste Dichteschwankungen haben dazu geführt, aufgrund des ewig anziehenden Charakters von Gravitation, Schwerkraft ist ja immer anziehend. Ist ja komisch, ne? Schwerkraft ist immer anziehend. Das ist eine unserer großen Fragen, müssen wir bei Gelegenheit mal bearbeiten. Also Schwerkraft ist, wobei ich gar nicht weiß, was ich dazu sagen soll, weil das Problem ist völlig ungelöst. Aber vielleicht kann ich Ihnen einfach mal das Problem berichten. Also Schwerkraft ist immer anziehend. Das heißt, da wo Materie etwas dichter ist, da wird eben andere Materie dazukommen. Auf diese Art und Weise haben sich diese Materieverdichtungen erstmal grundsätzlich gebildet. Und das müssen gewaltige Strukturen sein. Im Bereich von mehreren 100 Milliarden Lichtjahren, die sich gebildet haben. Und weil sich ja nun die Materie aus dem gesamten Kosmos in diese großen filamentartigen Strukturen hineinbewegt hat, wissen wir heute, dass die Gesamtstruktur des Universums im Wesentlichen sowas ist wie eine Bienenwabe oder wie viele Bienenwaben, nämlich große Leerräume und drumherum sind lauter Filamente aus Galaxienhaufen, aus Galaxien-Superhaufen und aus irgendwas ganz Riesigem. Und Fornax zeigt uns, wo eines dieser riesengroßen Filamente ist. Und wir sind eigentlich alle ziemlich optimistisch, dass wir in Zukunft mehr darüber erfahren. Also Fornax scheint sich zu bewegen, um die Frage mal zu beantworten, mit 500 Kilometer pro Sekunde. Mal sehen, was dabei rauskommt. Wir sind sehr optimistisch. Einen noch für Sie. Ein Optimist ist jemand, ja, der sich Austern bestellt, ohne einen Pfennig im Portemonnaie zu haben und der glaubt, dass er mit den Perlen aus den Muscheln nachher die Rechnung bezahlen kann.